Ähnliche Muster finden wir auch auf den britischen, niederländischen und französischen Zuckerrohrplantagen in der Karibik, den niederländischen Gewürzplantagen in Südostasien und den französischen Vanilleplantagen in Madagaskar. Neben solchen kommerziellen Nutzpflanzen vereinnahmten die globalisierten Wirtschaftssysteme tropische Landschaften zunehmend auch zur Deckung ihres alltäglichen Lebensmittel- und Materialbedarfs. Als beispielsweise an den Küsten des Mittelmeeres das Holz knapp wurde, bedienten sich Spanier und Portugiesen zum Bau ihrer Flotten zunehmend der Holzvorkommen auf den Philippinen, in Kuba und Südindien. Welchen Umfang die Entwaldung in den Tropen hatte, nachdem sie durch die Gier nach der gewinnbringenden Nutzung einer billigen Natur in Gang gekommen war, ist bisher nur unzureichend geklärt. Aber da besorgte Beobachter, wie wir in Kapitel 11 erfahren haben, bereits im 19. Jahrhundert einen Zusammenhang zwischen der Plantagenlandwirtschaft der Neotropis und der Trockenheit postuliert hatten, hatte sie wahrscheinlich große Auswirkungen auf die Systeme der Erde. Die wachsenden Verästelungen des Kapitalzeitalters wurden auch mit einer der auffälligsten anthropozänen Entwicklungen der Menschheitsgeschichte in Verbindung gebracht. Mit der industriellen Revolution in Nordwesteuropa. Sie spielte sich zwar weit weg von tropischen Landschaften ab, aber ihre Triebkraft, das Kapital der Investoren, Unternehmer, Fabrikbesitzer und Kaufleute, stammte in vielen Fällen aus dem Wohlstand, der Produktivität und den Menschenleben, die zwischen dem 17. und dem 20. Jahrhundert in immer schnellerem, gnadenlosem Tempo zwangsweise aus den Tropen entnommen und quer durch die Tropen bewegt wurden. Der privilegierte, kontrollierte Zugang zu energiereichem Zucker, der mit dem Produktionsmittel Sklaverei angebaut wurde, der Reis, den man in ganzen tropischen Flussniederungen hauptsächlich für den Export erntete, Kartoffeln und schließlich der Dünger zur Steigerung der landwirtschaftlichen Effizienz. Das alles führte dazu, dass auch die Kalorien in den Tropen in andere Bahnen gelenkt wurden. Man nahm den Tropenbewohnern die Möglichkeit, Lebensmittel anzubauen. Stattdessen füllten ihre Produkte die Bäuche einer zunehmend besser ernährten Bevölkerung, zunächst in England, später auch in anderen Staaten Westeuropas und Nordamerikas. Die kolonialistische Aneignung tropischer Pflanzen, Landflächen und Arbeitskräfte durch westeuropäische Mächte war demnach ein bedeutender Faktor für den Beginn einer auf Massenproduktion ausgerichteten, kapitalistischen Industrie, aber auch für die Ausweitung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur mit Eisenbahnen und Dampfschiffen. Durch das maßlose Verfeuern fossiler Brennstoffe kam es seit dem 19. Jahrhundert zu einem beträchtlichen, global feststellbaren Anstieg des CO2-Gehalts in der Atmosphäre, der sich in Eisbohrkernen aus der Arktis ebenso nachweisen lässt wie Reste von Methan, Nitraten und Asche im Eis und in den Sedimenten von Seen. Nach Ansicht mancher Fachleute repräsentieren die von Industrie und Verkehr verursachten Emissionen den eigentlichen Beginn des Anthropozäns als offizielle Epoche. In jedem Fall sind sie aber eine der Hauptursachen für die von Menschen ausgelöste globale Erwärmung des 21. Jahrhunderts.